Gottes Echo neu zu mir. Ja, ich bin euer Henker, bin das geheimnisvolle Tier, bin das Gesetz der Gesetzlos. Ich bin euer Recht, ich entscheide zwischen Gut und Böse, mein Urteil ist gerecht. Ich bin das Tier, das Tier, ich bin das Tier, das Tier. Wenn du einmal nicht aufwachst, hinter dir. Das Tier, das Tier, ich bin das Tier, das Tier. Und heute Nacht komme ich auch zu dir. Wenn andere schlafen, dann bin ich wach. Dein Schatten, das bin ich. Nimm dich vor mir nach. Renn und versteck dich. Wenn ich dich erstmal habe, dann ist es für dich zu spät. Die Vollstreckung folgt sofort. Hast dein Schicksal selbst gewählt. Ich bin das Tier, das Tier. Ich bin das Tier, das Tier. Wenn du einmal nicht aufwachst, ich hinter dir. Das Tier, das Tier. Ich bin das Tier, das Tier. Und heute Nacht komme ich auch zu dir. Das Tier, ich bin